bröckelt Stück für Stück. Mein treuer Mann, ich denk an dich und die Träne in meinem Gesicht ist ein Tropfen vom Tränenmeer für dich, der hinterm Maschinengewehr. Als du dann gabst den letzten Kuss, ich nun Abschied nehmen muss, doch für wie lang ich ahnt es nicht, ein letzter Blick aus deinem Gesicht. Mein treuer Mann, ich denk an dich und die Träne in meinem Gesicht ist ein Tropfen vom Tränenmeer für dich, der hinterm Maschinengewehr. Dein Sohn wurde größer mit der Zeit, doch deine Spur verlor sich weit. Ob du in Russlands Kälte starbst, ich weiß nicht, wo du dein Leben gabst. Mein treuer Mann, ich denk an dich und die Träne in meinem Gesicht ist ein Tropfen vom Tränenmeer für dich, der hinter Maschinengewehr. Frag mich doch, was soll ich sagen, wo Vater ist, tut er mich fragen, wann kommt er wieder, weil er fragt, er ähnelt dir mehr Tag für Tag. Mein treuer Mann, ich denk an dich und die Träne in meinem Gesicht ist ein Tropfen vom Tränenmeer für dich, der hinter Maschinengewehr. Was geben sollt, was ich vom Herrgott einmal wollt, so gib mir meinen Mann zurück und deutschen Frauen ein Hoffnungsglück. Mein treuer Mann, ich denk an dich und die Träne in meinem Gesicht ist ein Tropfen vom Tränenmeer